Hallo Dotti, hier ist der Christian. Ich schicke dir heute eine Audioansichtsrätselkarte. Du sollst nämlich zusammen mit deinen Hörerinnen rauskriegen, wo ich mich befinde. Und zwar geht es um einen Leuchtturm. Ich sitze hier in einem Café am Rande einer Hafenpromenade. Ich befinde mich in Deutschland. So, dieser Leuchtturm ist mir gegenüber, am Rande des Hafenbeckens, am Ende einer Landzunge. Der Leuchtturm ist keine Attrappe, sondern wirklich ein aktiver Leuchtturm. Er ist in Natursteinfarben leicht beige gehalten, wird nach oben hin etwas dünner. Im oberen Bereich befindet sich eine Uhr, die auch funktioniert. Ganz oben drauf dann umlaufend ein rot verziertes, kunstvoll verziertes Geländer. Rundumlaufend, Touristen können auf diesen Leuchtturm hinaufgehen und von dort oben die Aussicht aufs Wasser genießen. Und dann ganz oben drauf in grün das kleine Glaskästchen, in dem sich das Leuchtfeuer befindet. Gegenüber des Leuchtturms, auf der anderen Seite dieser Landzunge, circa so 50 Meter entfernt, eine Steinskulptur auf einem großen Sockel. Und diese Steinskulptur zeigt einen Löwen. Innerhalb dieses Hafenbeckens gibt es viele Segelboote, einige Motorboote, die hier liegen. Wer hier segeln möchte, braucht übrigens einen Hochseesegelschein. Es fahren aber auch große Schiffe in diesen Hafen hinein und mit diesen Schiffen kann man auch in andere Länder fahren. Ich befinde mich übrigens auf einer Insel. Ja, ich denke, das waren genügend Hinweise. Ich bin sicher, Dotti weiß es auf jeden Fall, wo ich bin. Und vielleicht können es die Hörerinnen auch herauskriegen und Dotti verrät es dann erst am Ende der Sendung. Ja, liebe Grüße vom Leuchtturm, der Christian.